Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Wölferadios, Freunde des VfL Wolfsburg. Ja, willkommen zu einer neuen Saison und ich hoffe und schicke schon drei Stoßgebete, möge sie besser werden als die letzten beiden. Ich glaube, das hoffen wir alle. Wie ist die Stimmungslage unter den Fans? Da rede ich unter anderem mit Kevin von den Meilenwölfen drüber, auch die Erwartungshaltung an diese Saison. Und ja, ob sich noch was am Kader tut und alles sonst um die Mannschaft, bespreche ich auch mit Thomas Hiete vom Kicker. Wir sind die Wölfe. Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen und ein Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dem Wölferadio hoffentlich auch in dieser Saison die Treue haltet. Und ich versuche alles, um diesem Vertrauen gerecht zu werden. Das sagt sich ja immer so schön. Ja, wie gesagt, die Saison steht vor der Tür. Elversberg-Pokal ist das Erste, was uns ansteht. Dann ein knackiges Auftaktprogramm mit Schalke und mit Leverkusen. Das sind alles so Punkte, die uns jetzt hier auch interessieren werden in dieser Sendung. Aber ich möchte natürlich auch naturgemäß, weil wir ja auch noch nichts zurückblicken können, außer auf eine Vorbereitung und auf eine verkorkste Saison, die glücklicherweise mit dem Sieg in der Relegation gegen Kiel geendet ist, natürlich ein bisschen auch jetzt die Vorbereitung Revue passieren lassen. Und da geht es so auch ein bisschen das, was wir erreicht haben, was sich vielleicht aber auch schon verändert hat. Weil ich habe natürlich viel gelesen, ich habe auch viel diskutiert über den Sommer, habe viel mit Leuten auf Twitter, Facebook, aber auch ja, im Wolfsblog natürlich diskutiert und gesprochen. Und es ist natürlich überall so diese ja, Skepsis, möchte ich es jetzt mal sagen, auch noch zu spüren. Dieses Gefühl, ja, es wird irgendwie auch nichts besser, weil, ja, wo soll das Vertrauen auch herkommen? Das ist natürlich immer so eine Frage nach so zwei verkorksten Spielzeiten in dieser Richtung. Gerade den Tod immer noch von der Schippe gesprungen. Und da ist man natürlich schnell bei der Hand zu sagen, ja, das wird doch bestimmt wieder nichts und das läuft nicht und ist Labbadia der Richtige und was passiert da mit dem Verein? Hat der Verein gelernt aus den ganzen Geschichten? Ja, wie ist das überhaupt mit der Stimmung? Wie sieht es aus mit den Fans bei uns? Also das sind alles so Sachen, die eine, ja, eine Rolle spielen natürlich auch. Ich möchte aber auch an dieser Stelle so ein bisschen ja, Aufbruchstimmung verbreiten, weil ich sehe das alles gar nicht so skeptisch, beziehungsweise die Skeptiker haben genauso viel Grund, skeptisch zu sein wie ich positiv, weil es spricht nichts dagegen, dass der VfL ja auch vielleicht die Überraschung der kommenden Saison wird. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, ob dem natürlich so sein wird. Aber unterm Strich, Leute, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, wenn wir nicht optimistisch und positiv gestimmt sind und sagen, unsere Truppe reißt was, ja, wer soll's, macht doch keiner für uns, ne? Also ist auch altbekanntes Lied, was ich hier singe. Ne, wenn wir es nicht machen, macht es irgendwie keiner. Also, Leute, müssen wir halt gucken, dass wir einen coolen Start hinlegen. Gleich am besten mit dem Auftaktsieg dann auch gegen Schalke und natürlich vorher auch im Pokal. Und dann geht es natürlich auch so ein bisschen darum, mal genauer hinzuschauen. Ihr wisst, ich bin ja auch so ein Freund von Zahlen. Die kann ich natürlich jetzt nicht präsentieren, außer die Ergebnisse in den Testspielen. Ja, gegen die Amateurmannschaften, das lassen wir jetzt mal außen vor, dass da der eine oder andere mal ein bisschen mehr netzt und dass die Ergebnisse besser ausfallen. Ja, das ist halt so, aber würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Genauso wie übrigens die anderen Ergebnisse nicht. Niederlage gegen Lyon, Unentschieden gegen Norwich, dann hast du Ajax Amsterdam deutlich geschlagen, die sind aber nicht in Bestbesetzung angetreten. Ja, und dann ein 3-1, was, glaube ich, ganz viel überrascht hat, zuletzt gegen SSC Neapel. Das ist schon mal, ja, das sah weite Strecken nach Fußball aus. Das hat, glaube ich, auch viel Spaß gemacht, war, glaube ich, auch nochmal so eine Initialzündung und das Gefühl, ja, da könnte was gehen, beziehungsweise das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus, es gibt gar keinen Grund, da irgendwie, ja, negativ letztendlich dann auch in die Saison zu gehen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch darauf schauen, was hat sich denn überhaupt auch getan bei uns? Und das würde ich gerne machen jetzt hier auch sozusagen im Vorgeplänkel und mal so ein bisschen den VfL-Check machen, was uns in der Vergangenheit ja sauer aufgestoßen ist, was wir hier sehr, sehr diskutiert haben auch und was dann tatsächlich auch angegangen worden ist von der neuen sportlichen Führung auf der einen Seite, aber auch natürlich vom Trainer, was die Mannschaft letztendlich angeht. Und deswegen machen wir an dieser Stelle mal den Check. Und einer der Punkte, die uns ja massivst geärgert haben in der vergangenen Saison, ist, glaube ich, das Thema Verletzungen gewesen. So. Jetzt die Frage natürlich zu stellen, Verletzungen, was war daran ursächlich? Es gibt so die Theorie, dass die vielen Trainerwechsel aufgrund der ja, unterschiedlichen Belastungen, die der Trainer dann immer an den Tag legt oder unterschiedlich, wie unterschiedlich er trainieren lässt, dass das ursächlich gewesen sein könnte, dass es vielleicht auch die mangelnde Fitness gewesen ist in der Vergangenheit, dass man das halt nicht richtig auf die Reihe gekriegt hat, dass die Spieler dann so fit waren, dass sie dann auch den einen oder anderen Rückschlag mal schneller verkraften. Da ist dann die Frage, und das ist der erste Punkt hier beim Check, hat Bruno Labbadia, beziehungsweise hat der Verein dieses Problem erkannt und ist es angegangen? Und da sage ich ganz klar, ja. Also Punkt, Check, abgehakt, weil ob das von Erfolg gekrönt sein ist, schicke ich gleich mal vorweg, ne? Ob das von Erfolg gekrönt ist und wir deswegen tatsächlich weniger Verletzungen haben, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Aber man hat das Problem erkannt. Bruno Labbadia hat ja 3 Trainingseinheiten eingerichtet, mitunter in der Vorbereitung. Da ging es richtig zur Sache, wie ich mich selber auch überzeugen konnte und wie sich auch ganz, ganz viele Fans überzeugen konnten, die beim Training mal vorbeigeschaut haben. Und er hat so gleich am frühen Morgen so eine Stabilisations- und Krafteinheit angesetzt, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Also der Punkt, habe ich gesehen, es könnte Verletzungen geben oder es gab Verletzungen in der Vergangenheit. Was können wir dagegen tun? Machen wir da was dagegen? Ob es jetzt gelingt oder nicht, wissen wir noch nicht, aber es ist erkannt worden und es ist umgesetzt worden. Deswegen würde ich das positiv mal mitnehmen und sagen, jawohl, check, die Geschichte mit den Verletzungen ist angegangen worden und wird jetzt hoffentlich dann tatsächlich auch Früchte tragen. Punkt 2 in dem Check ist ja das Thema Identifikation. Ja, Identifikation, Spieler werden verpflichtet, die wenig bis gar keinen Bock auf Wolfsburg haben. Das sollte es ja in der Form auch nicht mehr geben. Und nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das falsche Wort. Und nichtsdestoweniger ist ja auch jemand verpflichtet worden, wie Marcel Schäfer, der früher zurückgekommen ist, der ja für dieses Thema so steht wie kein anderer. Und da jetzt auch mal hingeguckt, ist das Thema Identifikation angekommen. Ist das Thema von den Leuten, die man auch verpflichtet hat, wenn wir auf die Neuzugänge gucken, Wout Weghorst ist jemand, dann Daniel Ginzek ist verpflichtet worden, Jérôme Roussillon, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, es geht nur halt darum, man hat darauf geguckt, glaube ich, auch bei den Verpflichtungen, ist das jemand, der könnte sich mit Wolfsburg dann auch identifizieren, beziehungsweise mit der Aufgabe, die hier vor uns liegt. Und das finde ich auch ganz gut, Felix Klaus ist ja verletzt, das ist ein bisschen schade, der hat ja schon seinem Hund in der Relegation ein Trikot übergezogen, das Wolfsburg-Trikot, das zeugt so auch so ein bisschen in die Richtung, dass man zumindest das nicht doof ist, dass man hier in Wolfsburg Fußball spielen muss oder darf, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und solche Aktionen wie von der Mannschaft raus, Geschichte Giovanni und Kiosk-Trinkhalle am Amtsgericht zu sagen, wir übernehmen da mal die Pacht und dann fährt man auch dahin und Marcel war ja auch mit dabei. Also das sind alles so kleine Bausteine plus dieses Nahbarsein auch im Vorfeld eines Spiels wie gegen Neapel dann auch noch mit den Kindern kicken und so weiter. Das ist alles nicht selbstverständlich gewesen in der Vergangenheit. Also genauso dieser Punkt, diese Nähe, Identifikation mit dem Standort, da würde ich jetzt auch mal einen positiven Haken dran setzen, beziehungsweise eine Entwicklung sehen, die da positiver geworden ist. Und ich glaube, dass wenn wir das fortsetzen, dann könnte es ganz cool werden. Also in dem Fall, dieser Punkt ist, glaube ich, nicht nur durch die Verpflichtung von Marcel Schäfer sehr, sehr ernst genommen worden und darauf wird auch sehr geguckt. Ja, das Thema Teamgeist war auch so ein Punkt. Punkt Nummer 3 im Zusammenhang mit dem VfL-Check im Sinne von, in der Vergangenheit war es doof. Ja, da war irgendwie keine Mannschaft auf dem Platz. Man hat jedenfalls nicht das Gefühl gehabt. Ging ganz, ganz vielen VfL-Fans so, die es auch immer wieder auch artikuliert haben, dass die Mannschaft auch nicht füreinander einsteht. Zum Glück hat sie zum Schluss die Kurve noch gekriegt. Da hat man doch das Gefühl gehabt, da ist wieder eine Truppe auf dem Platz. Aber so Maßnahmen, wie es Bruno Labbadia dann eingeführt hat, eben nach dieser Stabilisationseinheit jetzt in der Vorbereitung, dass dann eben gemeinsam gefrühstückt wird, dass man mehr Sachen miteinander macht. Es gab Teamabende, hat ja, glaube ich, Daniel Ginzek auch von berichtet. Das ist so eine Nummer wie, wenn die beiden neuen Stürmer und jeder will spielen, sich da irgendwie absprechen und sagen, Leute, nur wenn jetzt der eine unzufrieden ist, weil er nicht spielt, dann darf das keine negativen Auswirkungen auf die Mannschaft haben und so weiter. Da wird keiner stinkstiefelig sein und so. Das sind alles so kleine Indizien, dass da tatsächlich auch vielleicht was zusammenwächst. Also würde ich da auch erstmal vorsichtig einen Haken dran machen beim Thema Teamgeist, was sich dann auch vielleicht auch positiv entwickelt hat in den vergangenen Wochen. Ja, kommen wir zum Thema Spielkultur. Das ist so ein Punkt, da würde ich jetzt noch keinen Haken dran setzen, weil wir es letztendlich auch unter Testspielbedingungen gesehen haben. Wie es dann im Ernstfall ist, das werden wir dann ja am Samstag sehen. Aber Das Spiel gegen Neapel hat man dann schon gesehen, da war einiges, gerade was das Offensivspiel angeht, doch zu sehen, gerade schnell über die Außen mal gekommen. Die beiden Tore sind ja dann auch gefallen durch Admir Mehmedi, was ja auch überraschend ist, dass das dann, dass er nach seiner Verletzung dann auch schon wieder so weit ist, dass er zumindest im Testspiel dann nochmal auftrumpfen kann. Das sind auch alles positive Indizien, sagen wir es mal so. Aber natürlich wissen wir nicht, wie der VfL und auch das System, wie Bruno Labbadia das dann letztendlich dann aufstellen wird. Spielen wir 4-3-3, spielen wir 4-2-3-1, spielen wir mit Dreierkette hinten, obwohl ich glaube eher, das wird so auf ein 4-3-3 hinauslaufen, beziehungsweise vielleicht auf ein mit einem Sechser da 4-1-4-1 in der Defensive. Das muss man einfach mal sehen. Aber letztendlich glaube ich, dass das Thema Spielkultur auch erkannt worden ist, dass wir so einfach nicht weitermachen können. Das ist, glaube ich, jedem klar. Das müssen wir, und das ist letztendlich die Aufgabe vom Trainer, da etwas zu entwickeln. Und ich hoffe auch darauf, dass das Früchte trägt. Also der Wille, da was dran zu ändern und dass der VfL auch wieder besseren Fußball spielt, der ist deutlich da. Und dann werden die Ergebnisse hoffentlich auch kommen. Aber noch kein Haken dran, was das Thema VfL-Check und Spielkultur angeht. Ja, Thema Stimmung. Stimmung in der Mannschaft vor allen Dingen. Dieses Gefühl zu haben, ja, man ist jetzt wieder unterwegs, geht so ein bisschen in den Bereich Teamgeist rein, aber auch Stimmung, was so das Umfeld angeht. Wir eben schon ein bisschen darauf eingegangen, da will ich auch noch keinen Haken dran setzen, sondern das ist etwas, was wir uns, glaube ich, immer wieder erarbeiten müssen, was sich die Mannschaft auch erarbeiten muss. Bruno Labbadia hat es gesagt, auch sehr deutlich gesagt, das muss natürlich von der Mannschaft ausgehen, dass es dann aufs Publikum überspringt. Ich glaube, in Wolfsburg, wir sind alle durstig oder hungrig und wir wollen doch die Mannschaft lieb haben und wir wollen doch Erfolg haben und so weiter und so fort. Und wenn wir das sehen, und ich habe das auch in vielen Gesprächen jetzt auch rausgehört, eine ruhige Saison zu spielen wäre cool, ja, in dem Zusammenhang. Und wenn dann irgendwie dann ein Platz im Mittelfeld rausspringt, dann ist dann, glaube ich, keiner sauer, in Anführungsstrichen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, mit den Möglichkeiten, die der VfL hat, jedes Jahr wieder Platz 15 ist, kann nicht das Ziel sein. Also das ist logisch, dass wir da auch mal ein bisschen weiter nach oben gucken können. Aber erstmal muss die Stabilität und erstmal muss die Basis da sein. Und darum geht es letztendlich auch, glaube ich, an dieser Stelle, dass dann auch die Stimmung besser wird. Also da will ich auch noch keinen Haken ansetzen. Da sind wir auch so ein bisschen gefordert. Jetzt auch das Thema Zinnwappendiskussion mit der Ablehnung vom Verein, das Wappen wieder einzuführen. Das sind auch alles so Punkte, müssen wir die nächsten Wochen mal abwarten. Wir werden uns auch hier im Wölferadio damit demnächst auch nochmal ausführlicher beschäftigen mit dem Thema. Das wird natürlich ganz interessant sein, wie jetzt auch die aktive Fanszene reagiert. Aber es sind alles natürlich so Faktoren, die ja auf das Thema Stimmung einzahlen natürlich. Und dann werden wir mal schauen, wo wir dann auch jetzt nach Saisonbeginn dann stehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, der VfL-Check unterm Strich, ja, eigentlich gelungen. Und das dürfte uns optimistisch in die Saison gehen lassen. Und ja, die Situation beim VfL und auch gerade so die Stimmung unter den Fans möchte ich gerne besprechen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Ja, und den Ausblick auf die neue Saison, den möchte ich natürlich auch wagen und natürlich mit Vertretern der Wolfsburger Fanszene. Und da habe ich mir heute jemanden eingeladen und das ist der Kevin von den Meilenwölfen. Grüß dich, Kevin. Guten Abend, Lenny. Ja, schön, dass du Zeit hast und wir wollen natürlich ein bisschen vorausschauen auf das, was uns in den kommenden Wochen erwartet. Natürlich alle fiebern so ein bisschen auf die Saison hin. Geht dir das auch so? Mit welchem Gefühl gehst du in die Saison? Wie ist das so bei euch, wenn ihr da im Fanclub auch drüber sprecht? Ja, auf jeden Fall. Ich fiebere der neuen Saison mega entgegen. Wird jetzt Zeit, trotz dass die WM war, die zumindest aus deutscher Sicht etwas enttäuschend war. Da haben wir schon mit einigen Leuten gesprochen. Ja. Ja, gute Frage, würde ich so aufnehmen. Nein, gerade dadurch, dass wir Deutschen so früh raus waren, war die Vorfreude, dass endlich Bundesliga und Pokal wieder losgeht, natürlich noch größer. Aber die Meinungen gehen natürlich auch geteilt. Wir haben jetzt zwei, sage ich mal, wirklich grausame Jahre erlebt, obwohl die Erwartungen deutlich höher waren. Und die größte Frage, die ich mir halt im Vorhinein vor der neuen Saison stelle, ist, mit welcher Erwartung gehe ich halt persönlich in die Saison? Man wurde jetzt zweimal enttäuscht und ich glaube, es wäre angebracht, wenn man jetzt auch die eigenen Erwartungen ein bisschen runterschraubt und von den Erwartungen, die der VfL teilweise ausgibt, mal ein bisschen wegkommt. Also ich persönlich wäre schon zufrieden, wenn wir diese Saison mal einen gesicherten Mittelfeldplatz belegen würden und in keiner Zeit irgendwie im Abstiegskampf stecken würden. Das vertiefen wir gleich natürlich noch, aber du hast eben schon mal so halb angesetzt, wie das bei euch auch diskutiert wird, wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Meinungen. Die Skepsis ist ja, glaube ich, auch durchaus ausgeprägt. Ich habe es auch im Vorgespräch schon mal gesagt, wo soll denn auch das Vertrauen herkommen? Wie ist das bei euch? Ich meine, ihr seid ein Fanclub, der auch sau viel auswärts fährt und natürlich auch in der Nordkurve mal kräftig supportet. Die Frage ist halt tatsächlich, wie angefasst sind die Fans auch? Wie ist man dann bei euch so unterwegs? Was überträgt sich diese Skepsis auch auf euch? Genau, also wir vom Vorstand im Fanclub, wir haben es jetzt auch die letzten 2 Jahre gemerkt, dass die sportliche Situation unserer Mannschaft natürlich nicht das Grüne war, was wir uns erhofft haben, sondern wir haben es halt auch so weit gemerkt, dass auch die Nachfrage nach unseren Auswärtsfahrten nicht mehr so groß war wie zu den Zeiten, wo wir den Pokal gewonnen haben, sondern man auch die Leute noch mal ein bisschen mehr motivieren musste. Ne? Strengt euch an, wenn wir von den Rängen super Leistung zeigen, haben wir uns zumindest nichts vorzuwerfen. Was die Mannschaft macht, können wir letztlich nicht beeinflussen. Wir können nur das Beste geben, damit wir als Fans uns nichts vorzuwerfen haben. Aber man hat auch gemerkt, dass viel Unmut auch bei uns im Fanclub aufkam. Einerseits über die Spielweise, dann über die Rebbe-Thematik, wie er gegangen wurde, sage ich mal. Ist Bruno der Richtige? Da kam gerade im letzten halben Jahr so viel auf. Das würde ich jetzt in ein paar Minuten gar nicht zusammenkriegen, was wir so heiß diskutiert haben. Dann gehen wir doch mal quasi ins Detail und auch in die aktuelle Lage sozusagen. Wie hat dir denn die Mannschaft in der Vorbereitung gefallen? Zum Schluss gab es ja das bekannte 3:1 gegen den SSC, gegen die SSC Neapel ist es, glaube ich, sogar. Wie hat dir denn die Mannschaft gefallen von der Auftrittsweise insgesamt, auch in den Testspielen? Also das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, stimmt mich auf jeden Fall ein bisschen positiver als vor dem Trainingsstart. Gerade wenn wir jetzt das Spiel vom Stadion festnehmen gegen Neapel, das macht auf jeden Fall wieder Spaß auf Fußball, macht Spaß und Vorfreude auf das Stadion, auf die Auswärtsfahrten. Da war auch wieder ein bisschen Spielfluss zu sehen. Die Mannschaft war heiß, die Tore waren schön rausgespielt. Also gerade dieses letzte Testspiel vor dem Pokalspiel gibt mir doch Mut zur Annahme, dass diese Saison durchaus etwas besser laufen wird. Allerdings wurde natürlich auch der Kader etwas verändert. Meiner Freude nach nicht so groß wie die letzten Jahre. Ich denke, dass die Davi zurück zu Stuttgart gekehrt ist, ist jetzt nicht allzu negativ aus meiner Sicht, weil ich denke schon, dass er so ein bisschen Unruheherd war und auch so ein bisschen ein emotionaler Pol zwischen Fans, Mannschaft. Naja, was und man deswegen, halt lesen konnte, war ja auch, er war ja mit dem Kopf schon quasi seit, genau. seit Beginn er bei uns war, seit Anbeginn war er quasi mit dem Kopf schon wieder in Stuttgart. Genau, also das sehe ich ähnlich. Also auch wenn er unser bester Topscorer war, aber Zahlen sind für mich, wenn die Mannschaft nicht funktioniert, eher zweitrangig. Und deswegen glaube ich, dass wir mit Mali den richtigen Spielmacher bei uns behalten haben. Ich bin positiv begeistert von unseren beiden Sturmneuzugängen Weghorst und Ginczek. Und da habe ich mir auch im Vornherein schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ein bisschen weitgehend erinnern sie mich doch so ein bisschen an Dzeko und Grafić, weil. Oh, das ist aber, greifst ist aber bisschen, hoch jetzt. Ja, ich weiß. Aber ich finde, Ginczek mit seiner Spielweise ist so ein bisschen ähnlich wie Grafa, der damals auch wirklich komplett über seine Physis kam. Und für mich ist Ginczek genauso ein Kraftbolzen, wie es Grafa damals war. Und Weghorst, der an die 2 Meter groß, aber ich finde, für diese Größe ist er taktisch sehr beschlagen. Also ich glaube, wenn die beiden sich schnell aneinander gewöhnen, können wir mit denen viel Freude haben, auch wenn der Vergleich zur Meistersaison natürlich weit hergeholt ist. Du hast die Rolle vom Trainer von Bruno Labbadia schon angesprochen und dass das durchaus auch kontrovers diskutiert worden ist. Formulieren wir es mal so. Warum ist denn Bruno Labbadia der Richtige in der jetzigen Situation und bleibt es auch? Ich glaube, ich war einer der großen oder einer der vielen Leute, die damals wirklich mit großer Skepsis der Verpflichtung von Bruno entgegengesehen haben, weil ich eigentlich nie ein großer Bruno-Fan war. Aber ich muss sagen, in der Zeit, in der er hier ist, hat er der Mannschaft zumindest Kampfgeist wieder eingehaucht. Das, was für mich gerade im Abstiegskampf viel mehr zählt als schöner Fußball. Und deswegen glaube ich, dass Bruno der Richtige jetzt ist, um die Mannschaft aus dieser 2-jährigen großen Krise rauszuholen. und wenn es sein muss, auch über den Kampf wieder mehr Punkte zu holen. Ich glaube, das kann er. Sportlich sind wir in der Führung ja auch neu aufgestellt, so aus Fansicht. Ich glaube, Marcel Schäfer, Rückkehr brauchen wir nicht großartig darüber zu diskutieren, dass das eine tolle Sache ist. Jörg Schmadtke ist da als Geschäftsführer. Welchen Eindruck hast du denn von diesem Duo, beziehungsweise dann auch von der Troika, nenne ich es ja immer, mit Labbadia zusammen? Ich glaube, das ist genau das, was der VfL in dieser Situation braucht, wo dieser Neuanfang immer so ein bisschen angeschnitten wird. Bei Marcel wussten wir ja, dass er auf jeden Fall wieder zurückkommt. Für mich war es einer der schönsten Tage in diesem Jahr bisher, als ich erfahren habe, dass er sofort zurückkommt. Und ich glaube, auch mit Jörg Schmadtke haben wir genau den richtigen hierher gefunden. Das war auch so ein Thema. Und da haben wir auch reflektiert, Schmadtke ist in Hannover und in Köln nicht daran gescheitert, weil er sportlichen Misserfolg hatte, sondern weil er einfach seine Gradlinigkeit, die er hat, auch der Führungsetage vertreten hat und sich einfach nicht unterbuttern lässt. Und ich glaube, das ist das, was der VfL unserem großen Sponsor gegenüber aktuell mal braucht. Auch mal einfach eine Gradlinigkeit und nicht nur die großen Jungs machen lassen. Jetzt spielen wir am Samstag Pokal im Saarland, danach knackiges Auftaktprogramm in der Bundesliga. Was hast du denn für Erwartungen an die Mannschaft generell? Also ich denke, im Pokal ist immer schwer, weil es ist das erste Pflichtspiel. Die Mannschaft steht unter Druck, auch aufgrund der letzten 2 Jahre. Aber ich sage es mal so, Elversberg ist ein Pflichtding. Egal wie auch letztes Jahr das 1-0 in Norderstedt. Wichtig ist natürlich weiterzukommen. Pokal ist ein schöner Bonus. Aber als der Spielplan rauskam, muss ich auch sagen, also Schalke-Leverkusen zum Auftakt, da hast du auf jeden Fall mal eine Hausnummer und eine Standortbestimmung. Wenn du, sag ich mal, 6 Punkte holen solltest, weiß der Rest der Liga, aktuell ist mit dir zu rechnen. Holst du aber nur einen oder gar keinen Punkt, kommen wieder die Stimmen. Ja, damit haben wir gerechnet. Also ich sehe es eigentlich eher als Chance, als wie als Horrorauftakt. Die Mannschaft kann jetzt in den ersten beiden Saisonspielen auf jeden Fall zeigen, dass sie Lust hat und auch den Fans zeigen, dass wir zu Recht hinter der Mannschaft stehen. Fans ist ein ganz gutes Stichwort. Es war ja auch sehr viel Unruhe in der Fanszene insgesamt. Ich erinnere an die Protestaktion gegen Bayern, dann ja die Schmähgesänge, die es gab gegen den Trainer, Aktionen rund ums Trainingsgelände, die nicht so schön waren. Welche Erwartungen hast du denn auch an die Fans in dieser Saison? Ich glaube, dass wir Fans so die letzten 2 Jahre ein bisschen hinter uns lassen sollten, auch wenn jetzt aktuell wieder die Zinn-Diskussion groß aufkommt, aber ich glaube, das, was im Stadion abgeht, sollten wir die letzten 2 Jahre ein bisschen hinter uns lassen und genauso wie es der VfL mit der Führungsetage gemacht hat, so ein bisschen Neuanfang machen. Die Mannschaft hat sich verändert, jetzt mit dem Sicherheitsring, das Konzept VfL ändert sich. Ich glaube, wir sollten jetzt von Anfang an Gas geben und zeigen, dass wir hinter der Mannschaft stehen, um gemeinsam mit der Mannschaft und dem VfL möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Wichtige Rolle spielen natürlich da auch die Fanclubs, wie ihr von den Meilenwölfen. Jetzt kannst du ein bisschen Werbung machen für euch. Was macht euch aus? Was macht euch besonders auch als Fanclub? Was macht uns aus? Ich glaube, wenn ich sage, dass es uns knappe 4 Jahre gibt und wir mittlerweile zu den größten VfL-Fanclubs hören, das ist eine Entwicklung, mit der wir damals selber nicht gerechnet hätten. Uns macht aus. Wir haben seit unserer Gründung nur ein Auswärtsspiel verpasst und das war das Euroleague-Spiel in Krasnodar damals. Ansonsten haben wir Skandal. Von den Meilenwölfen, ja, Skandal im Sperrbezirk. Ansonsten haben wir seit 4 Jahren jedes Auswärtsspiel angefahren. Wir waren, obwohl es uns kein Jahr gab, nach 10 Monaten nach der Gründung waren wir mit 2 Reisebussen beim Pokalfinale in Berlin. Wir erhalten immer mehr Zulauf auch, werden immer mehr positiv angesprochen, haben mittlerweile auch in der Fanszene und beim VfL ein gutes Ansehen. Ich glaube, in so kurzer Zeit das zu schaffen, das spricht schon für uns und unsere gute Arbeit. Ja, absolut. Und wer noch nicht Mitglied ist bei den Meilenwölfen oder bei irgendeinem anderen OFC, ich mache da immer sehr gerne Werbung für, das ist nämlich ganz wichtig, dass wir uns auch organisieren und ja, immer mehr werden als Fans des VfL Wolfsburg. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Letzte Frage, Kevin. Ja. Wie kommt denn der VfL in die Saison? Ich erspare dir jetzt mal einen gesamten Saisonausblick, weil das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber jetzt mal so rein vom Gefühl her, was glaubst du, wie kommt der VfL in die Spielzeit 2018, 2019? Genau, ich habe es gerade schon angeschnitten. Ich sehe die ersten beiden Bundesligaspiele mit Schalke und Leverkusen als Chance. An Spieltag 3 und 4 haben wir auch noch 2 Heimspiele. Ich glaube, das ist ein Ultimatum, drei Heimspiele an den ersten 4 Spieltagen. Und ich sage, wir holen an den ersten 4 Spieltagen 8 Punkte und keine Niederlage. Wow, da geht jemand sehr optimistisch ran. Das ist sehr, sehr schön. Ich finde das gut. Ich hoffe, ihr anderen da draußen, Wölfe Radio Zuhörer, seht das ganz genauso. Und das war der Kevin. Er ist von den Meilenwölfen und hat mit mir gesprochen über die Erwartungshaltung der ja am Samstag richtig beginnenden Saison mit dem Pokalspiel in Elversberg. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich teil sein durfte. Kurzpassspiel. Ja, wir haben natürlich schon über den DFB-Pokal gesprochen und es heißt ja immer so schön, der DFB-Pokal oder der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und wir haben uns mal Gedanken gemacht, was sind das überhaupt, die eigenen Gesetze des Pokals? Und haben die Top 5 dafür herauskristallisiert. Also der Top 5, was sind die Gesetzmäßigkeiten im Pokal? Und auf Platz 5, eine Nationalspielerin lost aus. Auf Platz 4, Bayern kriegt immer irgendein Dorf mit Doppelnamen. Auf Platz 3, der ARD-Moderator sagt bei jedem Los, ui, das wird schwer. Auf Platz 2, irgendeine Amateurmannschaft wird immer aus der Kabine interviewt. Und die größte Gesetzmäßigkeit des DFB-Pokals ist auf Platz 1, der HSV scheitert in der ersten Runde. Thomas Tuchel hatte ja jetzt auch sein erstes Heimspiel beim neuen Club Paris Saint-Germain und im Interview nach dem Spiel hat er sich auch begeistert vom Stadion gezeigt. Er hatte nur lediglich Probleme, die Trainerkabine zu finden. Wer auf alle Fälle bei Paris seinen Platz gefunden hat, ist Julian Draxler und zwar auf der Bank. Ja, und die schönsten Witze macht man immer noch am besten über sich selbst. Kalen Heinz ist ja verschwunden, unser Spieler des VfL Wolfsburg, beziehungsweise hat irgendwie seinen Pass verloren. Und ja, jetzt gibt es Ärger mit Jörg Schmadtke, deswegen will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ist ja auch kurios genug, würde ich mal sagen. Aber ehrlich gesagt, Passschwierigkeiten habe ich in der vergangenen Saison bei uns auf dem Platz sehr, sehr viele gesehen. Nein, doch. Oh. Kombinationsspiel. Ja, und da geht es natürlich weiter um den VfL Wolfsburg und die Situation unmittelbar vor dem Saisonstart. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der sehr dicht dran ist an der Mannschaft, naturgemäß und auch von seinem Job her. Und das ist Thomas Hiete vom Kicker. Grüß dich, Thomas. Hallo Lenny. Ja, die Gretchenfrage, die sich momentan alle VfL-Fans stellen. Und du warst ja auch in der Vergangenheit ein bisschen skeptischer, oder als wir uns letztes Jahr im Trainingslager mal unterhalten haben. Wird es denn dieses Jahr besser, ist die Frage. Ich kann mich ganz ehrlich gar nicht mehr genau daran erinnern, war ich tatsächlich skeptisch, aber wenn dem so war, war es jetzt zu Recht der Fall, auf jeden Fall. In diesem Jahr ist es, skeptisch wäre jetzt das falsche Wort. Man kann vielleicht vorsichtig optimistisch sein, wenngleich ich schon noch die ein oder andere Baustelle sehe, die geschlossen werden muss, um sagen zu können, jetzt geht es aufwärts, jetzt geht es vorwärts. Ich glaube zumindest, dass der VfL, was das Umfeld jetzt betrifft, sprich die sportliche Führung, auch in diesem Jahr auf jeden Fall besser aufgestellt ist, als es das vor einem Jahr der Fall war. Da kommen wir natürlich gleich gesondert nochmal zu, aber erst nochmal festhalten an deinem ja leichten Optimismus, den du gerade geäußert hast. Was macht dir denn Hoffnung, dass es besser wird? Also erst einmal wird die Mannschaft, und das bestätigt im Grunde genommen auch jeder Spieler, der auch im letzten bzw. im vorletzten Jahr schon dabei war, die Mannschaft wird fitter sein. Das hat man auch gesehen, da hat Bruno Labbadia wenig Gnade gekannt in der Vorbereitung, hat wirklich sehr, sehr intensiv an der Fitness gearbeitet. Und das war, gerade mal wenn man auf das vergangene Jahr guckt, als Andries Jonker das mit der niederländischen Philosophie, alle die gesamte Fitness mit dem Ball zu holen, das war anders. Das hat man dann aber auch gemerkt. Der Kader war sehr, sehr verletzungsanfällig. Ob das nun damit zusammenhängt oder nicht, kann ich als nicht Mediziner nicht wirklich beurteilen, aber das wurde VfL intern, glaube ich, durchaus als Grund herausgefunden, dass die Mannschaft einfach nicht austrainiert war und dadurch verletzungsanfälliger. Das sollte jetzt, so hofft man, behoben sein und die Spieler haben ein ganz anderes Körpergefühl. Wie ist deine Beurteilung des Vereins oder der Vereinsentwicklung nach der Relegation gegen Kiel? Gut, es war dann ja auch schon zum Ende der Saison klar, dass was passieren wird. Es war schon viel früher klar, dass etwas passieren wird, auch wenn das manch einer nicht wahrhaben wollte, beziehungsweise auch wenn es der VfL dann nicht öffentlich ausgesprochen hat. Es war klar, dass Olaf Rebbe gehen muss. Es war klar, dass was Neues passiert. Und im Zuge des Werbens um Horst Held, beziehungsweise dann im Zuge der Verpflichtung von Jörg Schmadtke, wurde es dann auch relativ schnell schon klar, dass Marcel Schäfer zurückkommt. Und mit dieser Besetzung hat der VfL zumindest mit Jörg Schmadtke einen Geschäftsführer verpflichtet, der speziell ist. Das wird auch jeder schon gemerkt haben in Wolfsburg, der mit ihm jetzt mal gesprochen hat, aber der nachgewiesen hat auf seinen Stationen, dass er etwas entwickeln kann, dass er Ahnung hat von dem, was er da tut. Und mit Marcel Schäfer so viel Identifikation dazu geholt, wie man sie da wahrscheinlich auf der Position noch nie hatte. Und da hast du noch, glaube ich, sehr, sehr viele Ideen und wirklich gute Vorstellungen dazu geholt hat, von dem, wo es mit dem VfL perspektivisch mal hingehen soll. Dass man das jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen in einer Sommervorbereitung umsetzen kann, das ist auch klar. Und die Altlasten sind schon auch noch enorm, die da abgearbeitet werden müssen. Sprich, der Kader ist wahnsinnig aufgebläht. Und es fällt auch Ihnen schwer, das einfach ein bisschen zu reduzieren, weil da geht es um sehr, sehr viel Geld. Wie funktionieren denn die Charaktere Schmadtke, Labbadia, Schäfer miteinander? Ich meine, unterschiedlicher können die Persönlichkeiten ja kaum sein. Also das ist in der Tat so. Die müssen sich kennenlernen. Die haben sich kurzzeitig kennengelernt, beziehungsweise Jörg Schmadtke und Bruno Labbadia haben sich kurzzeitig kennengelernt, die sich nur flüchtig aus der Bundesliga-Branche kannten. Die haben sich ein bisschen beschnuppert und gesagt, wir machen das miteinander. Das war alles nachvollziehbar. Ob das dann wirklich passt, das muss man dann wirklich sehen. Das wird jetzt keiner genau sagen können. Und ich würde es dem VfL wünschen, dass das zueinander passt. Aber es sind natürlich auch spezielle Typen. Marcel ist so ein bisschen dazwischenstehend, aber es sind natürlich zwei Alpha-Tiere, die da noch miteinander arbeiten und klarkommen müssen. Das kann Reibung erzeugen, was ja auch nicht so schlecht ist. Und wenn das dann zum Erfolg führt, wäre da wahrscheinlich jedem mitgeholfen. Du hast es eben schon angesprochen, Thema Kader. Da ist natürlich die große Frage, tut sich noch was? Kommen wir erstmal zur Einkaufsseite sozusagen. Ist der VfL da aufgestellt aus deiner Sicht oder gut aufgestellt oder wird sich noch was tun? Wie sind da auch deine Beurteilungen, auch wenn ich jetzt kein Freund davon bin, jeden Namen da durchzukauen, der da irgendwie als Gerücht gehandelt wird. Aber was glaubst du, was wird sich noch tun bei uns? Also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass noch etwas passieren wird. Trainer und Manager waren zwar am Wochenende nach dem Neapel-Spiel etwas vorsichtig dabei, aber dass auf dem Flügel geguckt wird und Kandidaten oder man mit Kandidaten spricht und verhandelt, das ist bekannt. Und der aus Frankreich aufgekommene Maxwell Cornet ist mehr oder weniger klar, ist ein Kandidat, aber wie das so häufig ist, ein Transfer nicht nur beim VfL geht selten einfach so über die Bühne, gerade in dieser Größenordnung. Das heißt, es ist kompliziert, es gibt Mitbewerber, da ist die Rede von Schalke, da ist die Rede von Rom. Aber man würde den beim VfL mit Kusshand nehmen. Jörg Schmadtke wollte den Spieler aus Lyon schon im vergangenen Jahr nach Köln holen. 21 Jahre, Linksfuß, bevorzugt das im rechten Flügel spielen, also genau der das Gegenteil von Josep Brekalo. Ich glaube, dass er perspektivisch, aber auch schon in der Saison wäre das eine sehr, sehr gute Flügelzange. Und um den bemüht man sich. Mit Sicherheit wird man noch andere Kandidaten als Alternative dahinter an der Hand haben. Aber bei Cornet sieht es so aus, dass man diesen Transfer gerne realisieren will. Andererseits haben auf der Verkaufsseite viele VfL-Fans das Gefühl, dass nicht so viel passiert. Stichwort Calen Heinz, was war da eigentlich los bei dieser Geschichte? Aber das ist ja auch so ein Spieler, der vielleicht noch wechseln könnte. Aber was glaubst du, wer da auch noch in Frage kommt, den VfL zur Transferperiode oder zum Ende hinten auch noch letztendlich zu verlassen? Also es gibt zumindest genügend Spieler, denen man keinen Stein in den Weg legen würde, aber auch das betont Jörg Schmadtke, es handelt sich dabei um Menschen, deswegen werden sie die auch respektvoll behandeln und deren Verträge respektieren. Die Verträge wiederum sind das große Problem, weswegen die Spieler noch in Wolfsburg sind, weil sie wissen eigentlich darum, dass sie eine sehr, sehr überschaubare Perspektive für die Saison haben. verdient allerdings in Wolfsburg so zum Teil unfassbar gut, dass für einen normalen deutschen Zweitligisten es nicht möglich ist, einen dieser Spieler einfach so zu verpflichten. Das heißt, da geht es dann um Geld, wie viel kann der VfL oder ist der VfL überhaupt gewillt, Geld mitzugeben und Teile des Gehalts dann noch zu übernehmen. Daran scheitern zum Teil viele Verhandlungen, beziehungsweise einfach auch schon diverse Interessenten steigen direkt aus, weil es die Möglichkeiten der Clubs übersteigt. Und die Spieler sind dann wahrscheinlich zum Teil auch so gestrickt, dass sie natürlich sehr ungern auf etwas verzichten. Und das macht es kompliziert. Und das ist in den meisten Fällen der Fall. Und bei Kalen Heinz ist, glaube ich, eigentlich noch das geringste Problem, dass es im Grunde genommen nur höchst unprofessionell, dass er, wenn das denn alles so stimmt, seinen Pass verloren hat. Und offenbar ist das in England schwieriger, einen vorläufigen Pass zu bekommen. Jedenfalls ist der VfL stinksauer auf den jungen Mann. Und die Perspektive, die er vorher schon nicht hatte, hat er jetzt noch viel weniger. Und jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir diese Kuh vom Eis bekommen. Und grundsätzlich gilt halt auch, ewig wird Bruno Labbadia wahrscheinlich nicht mehr mit diesem aufgeblähten Kader trainieren. Das heißt, irgendwann wird er reduzieren und dann wird es eine Gruppe an Spielern geben, die möglicherweise separat trainieren muss und damit ist eigentlich auch niemandem geholfen. Die berühmte Trainingsgruppe 2 also. Ja, aber das ist ein Ausdruck, also es ist immer die Rede von Resterampe dann oder solchen Sachen, das sind Begriffe, die Jörg Schmadtke wiederum dann gar nicht mag, weil er das dann eher als respektlos empfindet. Oder Bautrupp, wo es früher in Köln auch mal genannt, wenn da eine Extragruppe trainiert hat. Da wollen sie es möglichst fair und vernünftig hinbekommen. Gleichzeitig müssen sie natürlich auch zusehen, dass sie einen vernünftigen Trainingsablauf haben. Und da stören dann die Spieler, die sportlich eigentlich keine Chance haben. Ja, das mit dem Respekt unterschreibe ich. Da weise ich ja auch immer ganz gerne darauf hin. War ganz interessant und lustig, dass du gerade davon gesprochen hast, kein Zweitligist hat das Geld. Das sagt ja auch über die Qualität aus, die wir da abzugeben haben. Ja, das sind zum Teil Spieler, die wirklich wahrscheinlich mehr Interesse in der zweiten Liga hervorrufen. Jetzt ein Basur, der in Amsterdam schon gespielt hat und eins auf den Einkaufszetteln von Barcelona und so weiter stand, der wird möglicherweise auch noch einen anderen Markt haben, aber nach den Leistungen, die er in Wolfsburg gezeigt hat, ist es halt auch schwierig und sein Gehalt wird an die 12 Millionen Ablöse angepasst sein. Das heißt, es ist auch bei ihm genauso kompliziert, ihn irgendwo an den Mann zu bringen. Letzte Frage, das Auftaktprogramm ist ja happig, Elversberg klammer ich jetzt mal aus, bei allem Respekt, aber als Erstligist musst du natürlich da in der ersten Runde da weiterkommen. Aber dann Schalke, Leverkusen, das ist schon ordentlich. Wenn du da mal ein bisschen prognostizierst, den Saisonauftakt des VfL Wolfsburg, womit rechnest du und was sind dann auch letztendlich ja die Folgerungen daraus? Ja, also Elversberg hast du gesagt, muss man gewinnen, aber das gilt für jeden Erstligisten, der in der ersten Runde rausfliegt. Dann wird es ungemütlich. Das ist in Wolfsburg nicht anders. Erst recht nach der Vorsaison und nach der Vorsaison. Dann sind Schalke und Leverkusen die Auftaktgegner vor der Länderspielpause. Ich meine, die kommt schon nach dem zweiten Spieltag. Die Gegner haben es natürlich in sich. Also gerade nach der verloren gegangenen Heimstärke ist das alles andere als ein Selbstgänger gegen Schalke, die sich, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut verstärkt haben. Nun kann man hoffen, dass der eine oder andere da noch verletzt ist. Jetzt haben sie Thilo Kehrer noch verloren, dass Schalke auch noch nicht hundertprozentig eingespielt ist und in Schwung ist. Dann besteht da durchaus eine Chance im Heimspiel. Dann geht es nach Leverkusen, für mich auch eine der am besten besetzten Mannschaften. Wenn ich sehe, wie die auf dem Flügel aufgestellt sind, davon träumt der VfL Wolfsburg eigentlich seit einigen Jahren mittlerweile. Da sind zwei Gegner, gegen die kann man selbst an guten Tagen verlieren. Und das macht es natürlich kompliziert. Denn wenn der VfL mit zwei Niederlagen in die Saison geht und in die Länderspielpause, dann hat man gleich schon wieder richtig Feuer im Feld. Das sollte irgendwie vermieden werden, weil wenn der VfL Wolfsburg so langsam mal eines braucht, ist es Ruhe, um irgendwie wieder in die Spur zu finden. Sagt Thomas Hiete vom Kicker, naturgemäß, aufgrund seines Jobs, aber weil er jeden Tag darüber berichtet, dicht dran am VfL Wolfsburg. Und ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein paar alte Eintracht Braunschweig-Fans, alle so um die 50, haben Klassentreffen. Und da sagt der eine, ja, was wollen wir denn machen zum Klassentreffen? Da sagt der andere, ja, lass uns doch mal in den Ratskeller gehen. Da hat die Bedienung so einen geilen Hintern. Okay, machen sie. 10 Jahre später haben sie wieder Klassentreffen. Und alle so um die 60. Und dann sagt einer, was wollen wir machen? Ja, lass uns doch wieder in den Ratskeller gehen, ist der Vorschlag. Da ist das Essen so lecker. Und mit 70 haben sie wieder Klassentreffen, treffen sich alle wieder. Sagt einer, ja, was wollen wir denn machen zum Klassentreffen? Ja, lass mal in den Ratskeller gehen, da ist barrierefrei. Und ja, mit 80 treffen sich wieder, haben sie wieder Klassentreffen. Und dann sagt einer, ja, was wollen wir denn machen zum Klassentreffen? Sagt der andere, ja, lass uns doch mal in den Ratskeller gehen. Da waren wir noch nicht. Fan-Infos. Ja, und als erstes natürlich beim Thema Fan-Infos nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Holger Ballwanz. Balli, 25 Jahre bist du jetzt im Verein, habe ich gelesen. Da kannst du stolz drauf sein. Das ist eine richtig coole Nummer als Spieler und dann hinterher als Fanbeauftragter bei uns im Verein. Super Sache das. Also auch wieder ein Inbegriff für Identifikation mit dem Verein. Ganz tolle Geschichte. Ja, auf die nächsten 25 würde ich sagen, obwohl ich glaube, so lange Witze gar nicht mehr arbeiten. Aber wie gesagt, wenn es dir so viel Spaß macht, immer wieder gerne und nochmal herzlichen Glückwunsch. Ansonsten haben wir an Fan-Themen und an Fan-Informationen auch das, was am Dienstag besprochen worden ist auf der OFC-Versammlung. Da gibt es ja so einiges, auch was das Thema Dauerauswärtskarte angeht. Also das ist noch bis zum 31. August möglich. Und ja, da gibt es auch entsprechende Informationen auf der VfL-Homepage und bei den Fanbeauftragten. Es wird auch subventioniert, die ganze Geschichte. Also wer öfter mal auswärts fährt, für den lohnt sich dann so eine Nummer auf alle Fälle. Ja, dann DFB-Pokal in Elversberg. Ist klar, sollte man nicht unbedingt hinfahren ohne ein Ticket, da die Öffnung der Tageskasse da noch nicht bestätigt ist, soweit meine Informationen. Gibt auch noch Mitfahrgelegenheiten über Fanfahrten Wolfsburg und die Schlemmerbrüder. Gleiches gilt für die Auswärtsfahrten Leverkusen und auswärts in Düsseldorf. Da bieten die Schlemmerbrüder auch so eine Übernachtungsfahrt an. Und aus eigener Erfahrung, ich habe da ja studiert, auch in Düsseldorf, kann ich nur empfehlen, längste Theke der Welt, kann man so ein bisschen auch was drumherum machen, auf alle Fälle. Vielleicht komme ich auch dazu auf ein Bierchen, wenn er mich einladet, können wir ja nochmal sehen. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, bis das Spiel dann in Düsseldorf ist. Ja, und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer bei euch fürs Zuhören. Erste Folge in der neuen Saison. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie immer, schreibt mir und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Die Wölfe Radio Hotline, die gibt es immer noch. 0157 890703. Und ich suche auch immer noch Leute, die gerne mal an einem Fan-Talk teilnehmen möchten oder auch vielleicht Bock haben, mal beim Wölfe Radio so ein bisschen mitzumachen, vielleicht mal ein bisschen Trainingsbeobachtung zu schildern oder mal hinzugehen und mal ein paar Stimmen einzusammeln von den Fans. Also all das kann man hier gerne dann mit mir auch mal bekakeln. Meldet euch einfach mal bei mir. lenny@lennynero.de ist auch noch die E-Mail-Adresse. Ich bin ja auf allen Kanälen erreichbar, wenn man so will. Facebook sowieso, Wolfsblog. Schreibt runter in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Ja, und dann bedanke ich mich auch bei Sebastian, der gerade im Krankenhaus liegt. Wünsche gute Besserung, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Und bei Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung und Norm. Ja, auch in dieser Saison natürlich wieder technische Unterstützung, dass du mir da weiterhin so gut unter die Arme greifst, dass wir da tolle Sendungen auch auf die Seiten zaubern. Ja, das wäre es soweit von mir. Wenn ihr noch was habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, ist auch gut. Ich würde mich aber darüber freuen, wenn ihr es macht. Und ihr wisst ja, was ich immer sage. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL.